WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, Freitemennacht, wie immer. Ihr könnt gerne, sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Völlig egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin, das ist die Conny. Conny ist 62 Jahre alt. Anruferin wäre falsch. Ah, ein Mann. Ein Mann. Heißt der, auch Conny, das gibt es auch. Ich hoffe mal, ich sag's meiner Technik mal, ich hoffe, dass unser Fernsehbild nicht so dunkel bei euch ankommt, wie das hier auf meinem Kontrollmonitor aussieht. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich hoffe mal, dass alles gut ist. Hast du einen Fernseher an, Conny? Ich habe den Fernseher an, aber der Ton ist ausgeschaltet. Ist das Bild hell und normal? Hell und normal, gut, ja. Gut, dann liegt das hier an unserem System. Ein Mann namens Conny, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Um was geht's denn, Conny? Der Grund meines Anrufes ist also folgender. Ich habe am 21.06. dieses Jahres über Nacht einen sogenannten Augeninfarkt erlitten. Das heißt, ich bin Freitagmorgen wach geworden. Das war der 21.06. Und ich war dunkel. Das heißt, ich bin über Nacht erblindet. Das ist ja absoluter Horror. Du konntest nichts sehen. Ich konnte nichts mehr sehen. Das heißt, ich konnte nur noch bedingt sehen. Ich wurde wach und habe ich gedacht, hey, kann nicht sein. Und ich wurde einfach nicht hell. Mhm. Und ich habe immer kräftig gearbeitet, immer im Stress gelebt und habe mir Wasser durch die Augen gejagt und gesagt, ey, was ist los? Was ist hier passiert? Mhm. Ich war einfach dunkel. Was hast du dir durch die Augen gejagt? Wasser, achso, an dem Morgen dann? Ja, genau, ja, ja. In der Hoffnung, da hat sich irgendwas, weiß ich nicht, man macht ja die dummsten Dinge. Ja, man oder macht die... irgendwas, genau, klar, ja, ja. Genau. Lebst du alleine? Ich lebe alleine und ich lebe in der Nähe von Hannover in Laatzen. Aber das heißt, dass wenn du blind aufgewacht bist, muss man sich dann ja erstmal ins Badezimmer tasten, um an das Wasser ranzukommen. Ich habe noch etwas gesehen, kenne mich in meiner Wohnung also bestens aus, habe mir Wasser in die Augen gewaschen und habe gedacht, ey, wird sich schon wieder geben, was alleine kommt, wird auch alleine gehen. Mhm. Dem war aber nicht so. Dann habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, Jochen, du musst mir helfen. Ich sehe nichts mehr. Von jetzt auf gleich einfach blind, bis auf eine geringe Sehstärke, die ich noch hatte und die es mir auch ermöglicht hatte, dann eben halt meinen Chef zu erreichen. Ja, geringe Sehstärke heißt, dass du so leichte Schemen noch gesehen hast? Nee, ich habe auf dem rechten Auge einen angeborenen Sehfehler und konnte da, ich glaube mit dem restlichen Augenlicht auf dem linken Auge auch die Telefonnummer meines Chefs wählen und der hat mich dann sofort in die MAHH in Hannover gebracht und da stellte man dann eben halt fest, durch einen sogenannten Augeninfarkt ausgelöst durch ein Blutgerinnsel, das sich in der Karotis, in der verstopften Karotis gelöst hatte, mir einfach mein Augenlicht genommen hat. Sonst ging es dir aber gut. Körperlich, ja. Wie geht es dir heute? Schlecht. Wie sieht das mit dem Augenlicht heute aus? Ich habe nach wie vor diese berühmten 10%. Das heißt, ich kann mich in meiner Umgebung, in der ich die gewohnt für mich ist, kann ich mich relativ gut bewegen. Fremde Umgebung meide ich. Ja, verständlicherweise. Was hat man denn mit dir in der Klinik dann gemacht, als du dort warst? Man hat mich operiert und hat festgestellt, dass ich eine verstopfte Karotis hatte auf der linken Seite. Karotis ist die Hauptschlagader und die war verstopft. Mhm. Und da hatte sich ein Blutgerinnsel gelöst und hat mich für alle Zeiten blind gemacht. Das heißt, für alle Zeiten, es gibt keine Hoffnung auf wirkliche Besserung. keine Hoffnung. Du musst dich damit jetzt abfinden. Ich muss mich damit abfinden. Wie schaffst du das? Oder schaffst du das? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe mich erstens zum Leben entschieden, nicht zu springen, versuchen, die ganze Geschichte so gut wie möglich anzunehmen, so gut wie möglich zu stemmen, aber ich habe auch von Seiten des Gerichtes eine Betreuung an die Hand gestellt bekommen, die für mich tätig werden sollte, meine bürokratischen Dinge zu erledigen. Die wahrscheinlich immens sind in so einem Fall. Die sind immens, aber die Frau gibt mir auch dann permanent zu verstehen, dass sie andere 40 Betreute hat, dass ich also nur maximal 2 Stunden im Monat um meine Belange kümmern kann. Ja, also so zufrieden bist du nicht mit ihr? Ich kann mit ihr nicht zufrieden sein, weil ich brauche Hilfe ganz einfach. Ich kann meine Wäsche nicht waschen, ich kann meine Wäsche nicht bügeln. Ich kann wohl eines, ich habe hier ein Einkaufszentrum in der Nähe, ich habe einen Rollator verschreiben lassen und mit dem gelingt es mir als Stützungsschiene, dorthin zu rollern, um mich mit Essen und Trinken zu versorgen. Du warst vorher ein gesunder Mann, hast voll im Leben gestanden. Richtig. Und 6 Tage die Woche Arbeit. Und zack, alles weg. Jo. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass du auch sehr stressig gelebt hast. Was hast du beruflich gemacht? Ich habe immer vom Verkauf gelebt. Das heißt, ich habe Dauerpromotion für irgendwelche Langzeitauftraggeber gemacht. Und habe jeden Tag von morgens 8 bis 19 Uhr 10, 11 Stunden. Klingt nach großem Druck, unter dem du gestanden hast. Ja, richtig. Ja. Gibt es, kann man sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Infarkt und dem Stress? Nein, mit Sicherheit nicht, weil diese verstopfte Hauptschlagader ist konsequent langjährigen Rauchens, beispielsweise. Empfehle ich auch jedem wirklich aufzuhören damit. Das heißt, man kann auch einen Augeninfarkt infolge des Rauchens bekommen. Richtig, wenn die Hauptschlagader sich zusetzt und verkalkt, kann sich ein Blutgerinnsel lösen, genau wie bei mir, schießt durch die Netzhaut und wenn die Netzhaut zu lange ohne Durchblutung ist, gibt es keine Möglichkeit mehr auf Rettung. Und das ist bei mir eben halt der Fall. Ja. Hast du jetzt aufgehört zu rauchen? Nee, jetzt rauche ich eine mehr. Jetzt rauchst du sogar eine mehr? Ja. Bist du wahnsinnig? Natürlich bin ich wahnsinnig. Ja, aber wie kann man das machen? Du hast doch jetzt schon so einen heftigen Schicksalsschlag erlitten. Es können ja noch andere Dinge, schlimme Dinge passieren durch das Rauchen. Warum beendest du es nicht? Ich versuche es. Ganz ehrlich gesagt, ich strecke mein Rauchen, weil ich vorher sehr gutes Geld verdient habe. Ich habe ca. 3.000 Euro im Monat netto verdient. Und ich bin jetzt auf Arbeitslosengeld 2 reduziert. Das ganze Leben ist umgekrempelt und alles macht dir wahrscheinlich jetzt enorm zu schaffen. Das ist richtig und ich weiß nicht, ob ich diese ganze Geschichte, ich will es bewältigen. Ob ich schaffe, weiß ich nicht. So, da kann man natürlich in gewisser Weise auch verstehen, dass du dir dann vielleicht noch so ein bisschen ein wenig Freude gönnst, indem du rauchst. Wobei das natürlich falsch ist. Aber ich kann es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dass du dir das noch gönnen möchtest in all dem ganzen, in den ganzen Dramen, in denen du lebst. Ja, ganz genau. Hast du denn, abgesehen von dieser Frau da, vom Amt, gibt es Freunde, die dir zur Seite stehen? Nein. Nein. Die Leute, die mir zur Seite stehen wollten und das auch versprochen haben, ich bin jetzt im Grunde genommen, ich hatte zum Beispiel eine Freundin, ganz kurz angestreift, die habe ich wirklich über 3 Jahre gesponsert, Auto gekauft und dergleichen mehr und so weiter. Für die bin ich also jetzt auch Muster ohne Wert. Muss man einfach so sagen. Es gibt und gab in deinem Leben nicht so etwas wie einen allerbesten Freund, der dich vielleicht Jahrzehnte schon begleitet? Nein, weil ich permanent unterwegs war durch meine berufliche Tätigkeit. Das heißt, du musst jetzt dafür büßen, was du früher falsch gemacht hast, dass du dich nicht um Leute richtig gekümmert hast, um Freundschaften. Richtig. Ich bin durch meine Arbeiten im Grunde genommen immer nur auf der Jagd Geld verdienen am Leben und an Freundschaften. Jetzt, wo alles anders ist. Wie denkst du über dein Leben, wie du dein Leben gelebt hast? Da habe ich einiges falsch gemacht, aber in der Situation, in der ich gestanden habe, stand ich permanent unter Druck und ich hatte nicht den Eindruck, was falsch zu machen, beispielsweise. Also du warst immer der Auffassung, ich mache das schon richtig. Der Auffassung war ich ja. Auch merkwürdig, dass nicht irgendwann mal, du bist 62, so mit, vielleicht mit 50 oder so, dass da mal so ein Moment kam, wo du da gedacht hast, da irgendwas stimmt so in meinem Leben nicht. Ich kann nicht nur orientiert an der Arbeit leben. Der Grund war ein ganz anderer. Ich hatte eine große Firma und ich bin durch einen Betrug, habe ich 1,5 Millionen D-Mark seinerzeit verloren. Und ich habe versucht, wie sonst nicht hört, gegen Windmühlen zu kämpfen, um immer wieder auf die Beine zu kommen. Das kostet Kraft und Zeit. Genau. Ja. Und dann hast du keine Zeit für Freunde und keine Zeit für Privatleben. Dann stehen die Gläubiger hinter dir und du versuchst, den Gläubigern gerecht zu werden. Und ich wollte nur sagen, es ist in dem Moment tragisch, weil ich mich nie habe hängen lassen. Ich habe herausgehört, was du gerade gesagt hast, dass du eigentlich noch mehr, was heißt eigentlich, du brauchst Hilfe. Du brauchst jemanden, der dir im Moment intensiver zur Seite steht als diese Frau. Das ist richtig, ja. Weil erstmal ganz viele Dinge organisiert werden müssen, um dieses neue Leben in eine Bahn zu bringen. Richtig. Conny, ich verspreche dir mal, dass wir uns mal ein paar Gedanken machen im Hintergrund. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben durch irgendwelche sozialen Hilfsdienste oder ich weiß nicht. Es gibt ganz viel, vielleicht über Diakonie oder über irgendeine Hilfsorganisation, dir noch jemanden an die Seite zu stellen. Wir machen uns jetzt mal schlau und melden uns wieder bei dir. Das wäre sehr, sehr nett und dann wäre ich sehr dankbar. Ja, also ich kann natürlich nichts versprechen, aber wir bemühen uns jetzt mal und überlegen und du wirst angerufen von meiner Psychologin Magdalena und alles Weitere kannst du dann mit ihr besprechen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich arrangierst mit diesem schweren Schicksal. Das ist wirklich schwer. Das ist wirklich. Ich will es annehmen. Ob ich schaffe, weiß ich nicht. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Gibt es manchmal so Momente, wo du Angst vor deine Zukunft hast? Ich habe existenzielle Ängste, was die finanziellen Dinge betrifft natürlich. Allerdings habe ich einen, weil ich für alle meine Auftraggeber immer versucht habe, 100% zu geben, hat mich letzte Woche jemand, wenn ich das noch sagen darf, jemand angerufen, einer meiner Auftraggeber, und gesagt, pass auf, ich habe hier meine Blaubeerhütten, das ist ein Blaubeer, Blaubeerzüchter, und der hat gesagt, pass mal auf, mein Freund, ich schicke dir jetzt ein Taxi, dann kommst du hier in meine Blaubeerbude und dann versuchst du hier für mich zu verkaufen. Und das hat mich so ein ganz kleines bisschen aus der Tristesse meines schnöden Alltages, sage ich jetzt mal, weil mein Tag hat ja nicht 24, sondern 48 Stunden. Ja. Und das mache ich seit einer Woche. Ach, du verkaufst und Blaubeeren im Moment? Ja, und da kann ich eben halt die Blaubeeren erkennen, die Erdbeeren erkennen. Das ist ja verrückt. Das geht, das macht dir auch in gewisser Weise Spaß. Ja, weil ich immer vom Verkauf gelebt habe, natürlich. Das heißt, du stehst da an der Theke und verkaufst Blaubeeren? Ja, in so einer Blaubeerhütte an der Landstraße. Ja, und wie machst du das mit dem Geld? Du kannst ja gar nicht sehen, ob die Leute dir wirklich das Geld geben, was... Das erkenne ich. Das kannst du erkennen. Bin auch schämhaft, aber ich erkenne es. Und keiner, und toi, keiner meiner Kunden hat bis jetzt gemerkt, dass ich nicht mehr sehen kann. Das ist ja verrückt. Das ist ja toll. Ja, da sieht man wieder, wenn man eine Aufgabe hat, wie wichtig das ist, eine Aufgabe zu haben, ne? Genau, das ist der springende Punkt. Lieber Conny, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und wir tun, was in unserer Macht steht. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Gut, ich danke fürs Gespräch. Sehr gerne, Conny. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Hier ist Nikolai, 47. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Wie geht's dir? Hallo, Nikolai. Ja, wie geht's dir? Ich bin ganz okay. Ich bin doch immer ein bisschen im Jetlag, wenn die Sendung läuft jetzt seit dieser Woche. Ja. Und es dauert für mich immer so ungefähr eine Woche, bis ich wieder in diesem Nachtrhythmus drin bin. Ah, ja, ja. Aber jetzt geht's schon wieder ganz gut. So, weswegen hast du angerufen? Ja, Jürgen, wir haben ein Riesenproblem. Und zwar, wir waren im Urlaub. Oder was heißt Urlaub? Wir haben ein kleines Ferienhäuschen in Deutz. Das ist in Spanien. In Deutz? Nein, in Spanien. Nee, ich hab's, ja, in Spanien habe ich verstanden. Vorher hast du Deutsch gesagt, aber dann habe ich es falsch verstanden. Egal, also in Spanien. Ja, und also meine Frau und dann die Kleine haben wir mitgenommen und dann noch eine Tochter. Und ja, wir sind da runtergeflogen, hatten eigentlich einen ganz guten, schönen Urlaub. Und unsere Kleinste hat schon viele Jahre einen Freund. Wie alt ist denn die Kleinste? Sie ist 13. Ja, schon viele Jahre einen Freund. Ja, ja, sie haben sich als Kinder kennengelernt. Und er ist natürlich wesentlich älter. Nämlich? 28. Oh. Ja, ja. Und, Moment, jetzt muss ich mal nachrechnen. Wie alt war er und wie alt war sie, als die sich kennengelernt haben? Er war 22 und sie war ja um die 15. 15 Jahre. Moment, du hast gerade gesagt, sie ist 13. Ja, gut. Du hast gesagt, die Kleinste ist 13 im Moment. Ja. Dann kann sie ja nicht 15 gewesen sein, ja, als sie sich kennengelernt haben. Ja, ist klar. Nein, wir haben auch noch eine andere Tochter, die ist auch sie ist 15. Ja. Ja. So, die Kleinste ist 13. Ja, und über die reden wir jetzt. Ja, ne? Okay. Ich will nur wissen, wie alt die Tochter war, als das anfing mit dem Typ. So um die, 12. Und das habt ihr zugelassen? Mit einem 22-Jährigen? Ja, heimlich. Sie haben sich heimlich getroffen. Das war ja das Problem. So, jetzt ist Folgendes. Sie hat, wir sind aus dem Urlaub wiedergekommen. Irgendwie müssen sie sich wieder irgendwo getroffen haben. Und anscheinend haben sie sich irgendwo, was wir nicht wissen, sie rückt auch nicht so richtig mit der Sprache raus, sie müssen sich irgendwo geliebt haben. So, wir sind aus dem Urlaub wieder da. Die Kleine war mit im Urlaub. Ja, die Kleine war mit im Urlaub, ja klar. Und die haben sich, kann das auch sein, dass die sich da heimlich in Spanien getroffen haben? Ja, genau, so sieht's aus. Mhm. Und jetzt stellt sich raus, sie ist schwanger. Jetzt wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben den Kerl angerufen, erstmal ging das Telefon, dann ging der Anrufbeantworter und dann hieß es auf einmal kein Anschluss mehr unter dieser Nummer. Mein Bruder hat rot gesehen, der ist verrückt geworden, hat den nächsten Flug gebucht und ist jetzt am Flughafen und will morgen früh sofort da runterfliegen. Weil dieser Typ in Spanien ist? Er will diesen Typ suchen und zur Rede stellen und hat gesagt, wenn ich den erwische, ich mache ihn kaputt. Ja, gut. Das hat er gesagt. Ja, also, das ist natürlich jetzt auch. Ich konnte ihn einfach nicht aufhalten. Ich hab dann gesagt, also mach jetzt keinen Mist. Aber gut, mit ihm reden auf jeden Fall. Und der sitzt jetzt am Flughafen und wartet auf die Maschine. Dieser Mann, dieser Freund von deinem Kind, ist Spanier. Der lebt in Spanien. Richtig. Ach so, richtig. Und durch die Urlaube haben die sich kennengelernt irgendwann. Richtig. Also zunächst einmal kannst du auf dein Schwager ist das, ne, um den es geht. Oder Bruder. Ja, ist mein Schwager. Der Schwager. Kannst du auf den nicht einwirken, nicht, dass der irgendwelche Dummheiten macht? Das ist meine größte Befürchtung. Also ich meine, damit ist niemandem gedient, wenn er das jetzt macht. Ja, genau. Vor allen Dingen er ist bei einer Sicherheitsfirma angestellt, ist Security und der hat also nachts dementsprechend ist er meistens im Einsatz. Mhm. Und also das ist ein Kleiderschrank. Mhm. Da kriege ich sogar Angst, wenn ich ihn in Einsatz sehe. Also, nee, danke. Ich möchte mit ihm keine Bekanntschaft haben. Jetzt frage ich nochmal, um das wirklich richtig zu verstehen. Seit wann wisst ihr das definitiv, dass die beiden miteinander befreundet sind? Ja, also das das geht so seit dem, kurz nach dem 12. Geburtstag wissen wir es. Warum habt ihr es ihr nicht verboten? Ja, verboten haben wir es, aber sie hat ja ihren eigenen Kopf. Das ist ja das Problem. Mhm. Warum hast du nicht da schon versucht, Kontakt mit diesem Typ aufzunehmen? Tja, er kommt mit uns überhaupt nicht zurecht. Es gibt nur Zank und Streit. Wir brüllen uns nur an. Also ich meine, ich bin kein Mensch, der sich nur anbrüllt, aber der anfängt, auszurasten oder sowas. Ich hätte den sofort angezeigt, nachdem ich das erfahren hätte, dass der mit meinem 12-jährigen Mädchen rummacht. Sofort Anzeige, zack. Ja, nicht lange fackeln. Gut, aber Jürgen, wir sind in Deutschland. Was nützt mir die Anzeige in Deutschland? In Spanien, da herrschen wiederum andere Gesetze. Da müsste ich die Anzeige in Spanien machen. Ja, das wäre sicher nicht das Falscheste gewesen. Auch dort werden Kinder geschützt. Ja. So, aber jetzt ist das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Ja, das genau. Und jetzt wissen wir nicht weiter. Die Kleine hat sich jetzt in Schlaf geheult. Meine Frau ist jetzt bei ihr. Mhm. Ja, und jetzt wissen wir auch nicht, wie es dementsprechend mit einem normalen Leben weitergehen soll. Ja. Das wissen wir nicht. Weil jetzt kommt dementsprechend die Schule, also so in den Zustand kannst du dich nicht in die Schule schicken. Das ist unmöglich. Also ich finde, dass man jetzt zweigleisig agieren muss. Einmal, spätestens jetzt muss dieser Mann angezeigt werden. Geh zur deutschen Polizei, lass dich beraten, wie man das macht. Ja. Ob man von hier aus diese Anzeige stellen kann, das ist ein EU-Land, das wird ja es wird da Möglichkeiten und Wege geben. So, das ist die eine Schiene, dass dieser Typ angezeigt wird. Ja. Die zweite Schiene ist, dass ihr euch jetzt wirklich intensiv mit allen Beratungsstellen, die zur Verfügung stehen, um euer Kind kümmern müsst. Was passiert jetzt? Ja, das ist klar. Jetzt werdet ihr natürlich über alle Varianten schon nachgedacht haben. Über Abtreibung, über Kind kriegen. Ja. Wohin tendierst du und deine Partnerin, deine Frau? Also, ich sage, es war nicht gewollt. Er hat sie dann so wie sie erklärte, wollte sie nicht, aber er hat sie trotzdem genommen. Mit Ach so, das auch noch, weil du gerade gesagt hast, sie haben sich geliebt. Das heißt, es lag in der Tat ein Gewaltakt sogar vor. Ja. Gut, sie sieht gut aus. Das ist ja völlig egal. Ja, aber das ist gegen ihren Willen geschehen und wir haben auch gesagt, tu es doch wegmachen lassen. Aber sie hat Angst davor. Ja. Das ist das Problem. Wir wollen sie überreden, eventuell. Auf der einen Seite sage ich mir aber auch, wenn es meine Frau wäre, ja, wenn meine Frau schwanger wäre und ich würde jetzt ihr vorschlagen, dann, du das Kind doch wegmachen lassen, dann weiß ich hundertprozentig, es gibt die Ehescheidung, weil das dementsprechend für uns beide, wir sehen das so, dass es Mord ist. Ja. Aber so, ich finde, man muss es wirklich, ich bin nun auch immer sehr vorsichtig, also ich kann dir hier keine Beratung machen, was ihr tun sollt. Ich kann dir nur meine Meinung sagen, dass ich das den Begriff Mord nicht gelten lasse, wenn eine Frau oder gar ein Kind nach einer Vergewaltigung schwanger wird und man dieses Kind abtreibt. Das ist für mein persönliches Empfinden kein Mord. Aber das lassen wir mal so stehen, das müssen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Ich möchte von dir noch wissen, wie viele Tage wisst ihr das jetzt, dass sie schwanger ist? Seit 14 Tage ungefähr. Und dann habt ihr noch nicht Kontakt mit der Polizei aufgenommen? Ja. Jürgen, der Streit, der geht, wer weiß wie. Vor allen Dingen, wir sagen, wenn wir, die können da auch nichts machen, wenn die in Italien, wir denken schon an einen Anwalt, vielleicht hat der mehr Möglichkeiten als die normale Polizei. Höre mal, glaubst du, dass in Spanien keine Vergewaltiger gesucht und verurteilt werden? Ja, und von der Polizei? Na also. Also das ist ein großes Versäumnis, dass das noch nicht passiert ist. Das muss dringend passieren. Okay. Sofort morgen. Ja, okay. Geht zur deutschen Polizei, jede Polizeistelle, die wird dir sagen, wie man das genau macht. So, was euer Kind anbelangt, finde ich, dass ihr zu dritt, oder ich weiß nicht, zu wem hat die Tochter das meiste innige Vertrauen, zur Mutter oder zu dir? Ja, also zu uns beiden. Meistens ist meine Frau ja bei ihr, ich muss ja arbeiten gehen. Okay, dann sollte deine Frau zusammen mit dem Kind zu einer Beratungsstelle wie zum Beispiel Pro Familia gehen oder zu einer anderen Beratungsstelle, die wir dir gleich geben werden. Okay, ja. Dass ihr zusammen mit fachkundigen Menschen, die gerade sich auch mit der Problematik Kinderschwangerschaften auskennen, dass ihr da gut betreut werdet und dann gemeinsam reden könnt. Ja, okay. Das ist alles jetzt sehr dringend und das muss sehr schnell passieren. Und in dem Fall werdet ihr auch, bin ich ganz sicher, ganz schnell einen Termin bekommen. Wenn nicht sogar mit Hilfe der Polizei. Ja, okay. So, Nikolai, wir rufen dich jetzt gleich wieder an, meine Psychologin Magdalena. Alle Infos bekommst du dann und dann musst du morgen handeln. Ja, ist in Ordnung. Ja? Ja. Okay, dann wünsche ich der Familie von Herzen alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Auf Wiederhören, Nikolai. Tschüss. Super Sendung, Jürgen. Dankeschön, sehr nett. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Danke, tschüss. So, wir haben 1.24 Uhr. Heute gibt es keine Postecke, aber so ein bisschen was Ähnliches. Wir haben ein Paket bekommen. Ich habe ein Paket bekommen. Ein sehr schweres Paket. Und war zunächst etwas erstaunt, was mag denn in diesem Paket sein? In diesem Paket war dann unter anderem auch ein kleiner Brief, den ich euch mal vorlesen möchte. Da steht drin, lieber Domian, ich habe eine Überraschung für dich. da ich ja von dir weiß, dass du oft gen Norden verreist und dein Lieblingstier Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist, so möchte ich dir dieses von Herzen schenken. Ich hoffe, dass es dir gefällt und möchte dir damit eine Freude bereiten. Habe gedacht, vielleicht für deine Wohnung. Wir senden dir viele liebe Grüße aus Bayern, Anne und Hannelore. Was glaubt ihr mir, was Hannelore und Anne mir geschickt haben? Ein Bär? Ein Rentier? Ein Schneehuhn? Gar? Ich hole das mal jetzt hier unten unterm Tisch hervor und muss das so ein bisschen erklären, damit die Radiohörer auch etwas davon haben. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, das Geschenk. Aber es ist wirklich ein sehr tolles Geschenk. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo es wiegt. So. Es ist ein riesiger, brachialer Elch. Könnt ihr das richtig im Fernsehen sehen? Ich hoffe ja. Ein Monsterelch, der, ich weiß nicht, wie viel Kilo schwer ist und aus Messing, ich vermute mal Messing ist, mit richtig großen Schaufelhörnern hier dran. Sensationell. Findet ihr auch? Tolles Ding. Ich glaube, der weiße Hirsch ist schon so ein kleines bisschen eifersüchtig. Für ihn, als ich den geholt habe, da wurde schon ein böser Blick ausgeteilt. Nein, nein, nein. Der weiße Hirsch bleibt ja hier und das fette Teil hier nehme ich mit nach Hause. Und da werde ich schon einen schönen Platz für finden. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Anne, liebe Hannelore aus Bayern. Jetzt darf der Elch aber heute mal, weil er hier präsentiert wurde, auch mal hier stehen bleiben. Wo stelle ich ihn mal hin? Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Über 1 live Domian, der Elch. Vielen Dank. Das war heute die Mini-Postecke. Und jetzt machen wir weiter. Übrigens habe ich auf meinen Reisen in Lappland und in Nordskandinavien sogar einmal einen weißen Elch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, einen weißen Elch gesehen. Die sieht man sehr selten dort, weil die scheu sind. Rentiere sieht man überall. Und ich fuhr auf so einer ganz einsamen Waldstraße und plötzlich denke ich, was ist denn das da? Und da stand am Wegesrand ein großer, stolzer, weißer Elch. Das war ein ganz erhabener Moment. Ich bin dann stehen geblieben, habe den Motor ausgemacht und dann haben wir beide uns angeguckt, der weiße Elch und ich. Und irgendwann ging er dann doch etwas gelangweilt zurück in den Wald. So, jetzt machen wir weiter. 1.27 Uhr und ich bin verbunden mit Linda. Linda ist 70 Jahre. Guten Morgen, Linda. Guten Morgen. Linda, ich freue mich, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, was auch dein Thema ist, aktive Sterbehilfe. Mhm. Dass wir das schaffen, in unserem Land einfach das durchzusetzen. Ich habe nämlich, ja, mein Mann hat sich vor 3 Monaten erschossen. Er hatte Krebs und er konnte nicht mehr. Er wollte auch nicht mehr. Mhm. Wo hat er sich erschossen? Hier auf unserer Terrasse. Mhm. Wo warst du? Ich war im Haus. Es ging ihm an dem Tag sehr schlecht. Und wir haben, also er hatte 1,5 Jahre die Diagnose. Was für ein Krebs hatte er? Lungenkrebs. Ja. Er war in einem finalen Stadium. Er war komplett austherapiert, es war nichts mehr zu machen. Nein, er hat auch nichts mehr machen lassen. Mhm. Ich habe ihn dann aus dem Krankenhaus geholt und der Professor hat gesagt, ja, es kann noch 1 Jahr gut gehen. Und er wollte nicht mehr ins Krankenhaus. Das hatte ich ihm auch versprochen, dass er nicht mehr ins Krankenhaus muss. Ich bin selbst Krankenschwester. Mhm. Und wir haben dann immer wieder gesprochen. Er hat gesagt, wenn ich mal nicht mehr alleine auf Toilette kann, ist für mich Feierabend. Mhm. Warum hat er zu dieser martialischen Methode oder gegriffen, nämlich sich zu erschießen? Ja, was haben wir für andere Möglichkeiten in unserem Land, Domian? Wir haben keine. Ich gehöre zur Gesellschaft, zur Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Mhm. Für mich ist das klar, dass ich irgendwann in die Schweiz kann. Mein Mann aber nicht. Was hätte er für Möglichkeiten gehabt? Habt ihr das vorher besprochen, dass er das machen will? Warst du denn dennoch überrascht, dass es dann zu diesem Zeitpunkt getan hat? Ja, ich denke, der Tag ist dann immer überraschend. Ich wusste, dass der Tag kommt. Und ich habe ihm auch gesagt, ich trage deine Entscheidung mit. Mhm. Aber ihr habt nicht an dem Morgen darüber gesprochen, dass er gesagt hat, ich mache es heute. Nein. Das nicht. Nein, es ging ihm an dem Tag nicht gut. Er wollte sich nicht anziehen. Und ja, es war eigentlich noch die Blase dazugekommen und er hatte Probleme. Und er hatte Schmerzen an dem Tag. Hm. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich koch dir einen Kaffee und dann legst dich erst ein paar Stunden hin. Hm. Ja, und das hat er auch gemacht. Er hat mir gegenüber gesessen, hatte seinen Kaffee vor sich und ist aufgestanden. Und ich habe gedacht, er geht ins Bad. Das heißt, ich habe gar nichts gedacht. Hm. Das war selbstverständlich. Hm. Ja, und 5 Minuten später hörte ich einen Knall. Und da wusstest du, jetzt ist es geschehen. Die Haustür stand offen und er saß auf der Terrasse und hatte sich erschossen. War er sofort tot? Ja. Woher hatte er die Waffe? Er war Jäger. Die Möglichkeit haben ja nun auch sehr wenige Menschen nur. Ja. Dass er sich mit einer Waffe erschießen wollte, also töten wollte, das war, sagtest du gerade, schon klar. Ja, das war klar. Weil, wie sonst, er wollte nicht mehr. Das heißt, er wusste auch, wie man sich erschießt, dass man danach tot ist. Hm. Ja. Nun stelle ich mir vor, dass das ein schrecklicher Anblick ist, jemanden dann erschossen zu finden. Ja, ich habe ihn nur von hinten gesehen. Und die Pistole lag auf der Terrasse und er blutete aus dem Hinterkopf. Mhm. Ja, dann habe ich den Rettungsdienst angerufen und dann kam die Polizei und die Kripo und die Feuerwehr, die haben da ein Zelt aufgebaut und dann saß der Mann 4 Stunden auf der Terrasse und es war gruselig. Und deshalb denke ich, was haben wir für Möglichkeiten in unserem Land, wenn wir uns zusammenschließen, es sind so viele Menschen, die sagen, ja gut, das wäre in Ordnung. Linda, aber meine Erfahrung ist, das sind die Rückmeldungen hier in dieser Sendung und meine Erfahrung bei meinen vielen Lesungen, dass ich will es wirklich nicht übertreiben, dass 85% der Menschen unserer Meinung sind. Ja, aber warum passiert nichts? Weil die großen Parteien vollkommen sich dagegen stellen und vor allem, weil die großen Kirchen, beide Kirchen, eine in Beton gegossene Ideologie diesbezüglich verbreiten. Nicht das Kirchenvolk, nicht die Gläubigen, aber die Hierarchen. Und das ist die Schande und das ist der Skandal. Ja. Es geht um Selbstbestimmung und es geht um Wahlfreiheit. Genau. Nur darum geht es. Ja. Und ich will das Recht haben, einen so unfassbar wichtigen Moment meines Lebens selbst bestimmen zu können. Gell, so ist das. Ja. Und zwar anders, als dass man von der Frau weggeht, auf die Terrasse geht und sich erschießen muss. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor 2 Wochen ist ein recht berühmter Autor, der Autor von Chick, ein noch junger Mann, verstorben, aus schwerst Krebs erkrankt, ein Tumor im Kopf hatte er und auch dieser Mann musste diesen Weg gehen. Er hat sich in Berlin an einem Ufer irgendwo auch erschossen. Und das muss ein so schwer kranker Mensch dann auf sich nehmen, eine solche furchtbare Tat an sich zu vollbringen, zu vollziehen. Und er muss es auch noch seinen Angehörigen antun. Ja. Dabei wäre es so einfach. Also, mein Mann hat mir nichts angetan. Es ist für mich in Ordnung. Aber es hätte alles humaner ablaufen können. Darum geht es mir. Mhm. Und wenn 80% in unserem Land dafür wären, warum können diese 80% sich nicht zusammenschließen und was tun? Es gibt ja auch immer wieder Bestrebungen. Zum Beispiel hat der Deutsche Juristentag, immerhin eine sehr ehrwürdige Einrichtung, hat schon im Jahre 2006 sich für den assistierten Suizid ausgesprochen. Das ist ja schon, das hat ja Gewicht. Und es gab im Jahre 2010 eine Umfrage in der deutschen Ärzteschaft, wo immerhin sich auch schon ein Drittel der Ärzte dafür ausgesprochen haben. Mhm. Und wenn ich so privat, ich bin im palliativmedizinischen Bereich ja engagiert, wenn ich privat mit vielen Ärzten rede, geben mir natürlich sehr viele Ärzte recht, die gerade mit schwerstkranken und todkranken Menschen zu tun haben. Ja, aber es passiert nichts. Leider immer noch nicht, nein. Deswegen werde ich auch nicht müde, dafür zu werben und es immer und immer wieder zu sagen. Ja, also ich, wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich mich da anschließen und von mir aus auch durchs Land ziehen und das propagieren, weil das ist so grausam. Wie lange genau liegt das jetzt zurück? 3 Monate. 3 Monate. Wie hat bei dir die Umgebung, die Nachbarschaft, die Freunde, die Verwandten auf das reagiert, was passiert ist? Also das war meine zweite Ehe, meine 3 Söhne, die haben sehr gut reagiert, die haben verstanden, die haben gesagt, man muss den Hut ziehen vor dem Opa. Mhm. Und auch sein eigener Sohn, der Mediziner ist, hat gesagt, ja. Aber man muss ja damit leben. Nun will ich mal was sehr Intimes fragen. Du sagst, der eigene Sohn ist Mediziner. Mhm. Man hätte es ja nicht an die große Glocke hängen müssen. Warum hat der Sohn dem Vater nicht geholfen? Tja, gute Frage. Es gibt so viele Mediziner, die das tun. Und ich habe hohen Respekt vor diesen Medizinern, weil sie nämlich ihre Approbationen gefährden. Ja, genau. Aber sie machen es. Ich weiß es. Ich kenne einige persönlich. Ja. In extremen Notfällen. Mhm. In denen die Familien mit einbezogen werden. Nicht leichtfertig. Niemals, niemals leichtfertig. Wurde denn darüber mal gesprochen mit dem Sohn? Ja, und mein Mann hat es eigentlich auch gehofft. Er hätte ihm nur das passende Medikament verschrieben. Ja, klar. Ja. Ich weiß, ich bin Krankenschwester du weißt, gewesen. Ja. Gab es sonst keine Möglichkeit für euch etwas zu besorgen? Nee. Nein. Nee. Wie siehst du es für dein eigenes Leben oder für dein eigenes Ende irgendwann? Wie willst du dich verhalten? Ja, ich kann ja in die Schweiz. Wie ich gehöre gesagt. Ja zu der DGHS schon seit 10 Jahren. Das heißt, du hast es gerade ja auch schon gesagt, dass du, das heißt für dich, dass du, wenn du in eine solche Situation kommst, würdest du in die Schweiz fahren, um dich dort... Um doch die Gnade des Todes zu erfahren, so muss man sagen. Und zwar in Würde. Und das ist, was ich auch immer sage, es ist eine Schande, dass man einem todkranken Menschen noch eine lange Autofahrt oder Bahnreise in die Schweiz zumutet, um dort selbstbestimmt sterben zu können, unter vielleicht gar nicht so guten Umständen, oder dass so etwas passiert, wie es deinem Mann jetzt passiert ist. Ja, das ist das, was mich umtreibt. Mhm. Ja. Ich möchte auch nicht in Deutschland diese Sterbehilfeorganisationen haben. Ich möchte, dass das in ärztliche Hand kommt. Dass der Hausarzt das unter bestimmten Umständen natürlich auf der Basis strenger gesetzlicher Regelungen tun darf. Natürlich. Wer möchte das nicht? Ja. Oder dass es auch die letzte palliativmedizinische Maßnahme sein kann in einem Hospiz oder in einer Palliativstation. Ja, aber das werde ich nicht mehr erleben. Ja, ich muss dir leider zustimmen. Ich glaube es auch nicht. Und das ist so traurig. Das kann nur einer bestimmen, der das noch nie erlebt hat. Ich bin wochenlang nicht zur Ruhe gekommen und wir waren seit 10 Jahren im Zillertal. Und ich habe vom Bestatter so eine kleine so ein kleines Ohrenherz gekriegt. Mhm. Und das habe ich jetzt im Zillertal eingebuddelt. Ach so, da war etwas Asche drin. Ja. Mhm. Weil das euer Lieblingsurlaubsziel war, genau, in der letzten Zeit. Und da habe ich so viel Ruhe und so viel Abstand gekriegt. Mhm. Und trotzdem möchte ich irgendwas, dass das weitergeht, dass das in unserem Land aufhört. Insofern bin ich dir sehr dankbar für den Anruf, weil du das sehr seriös uns jetzt erzählt hast. Und jede Stimme zählt. Und ja, jeder, der sich zu Wort meldet, und sei es auch nur eine kleine Plattform wie hier unsere Sendung, ist wichtig. Ja. Deshalb danke ich dir sehr, dass du angerufen hast und wir darüber haben sprechen können. Ja. Kann ich dir psychologisch vielleicht noch etwas anbieten, einen Anruf noch von meiner Psychologin? Ja, es wäre glaube ich, gut. Ja, das mache ich sehr gerne. Das mache ich sehr gerne, Linda. Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Ja, das ist lieb. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Ja, danke. Auf Wiederhören, Linda. Tschüss. Tschüss. Um 1.41 Uhr geht's weiter mit Vanessa und Vanessa ist 44. Guten Morgen, Vanessa. Hallo Jürgen, hier ist Vanessa. Hallo Vanessa. Aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf. Ja, wir hatten mal im März telefoniert. Ja, und was Thema war Michael Wendler. Ja. Schlagersänger Michael Wendler. Ja, ja, ich weiß, wer Michael Wendler ist. Ich, genau. Es rattert gerade in meinem Kopf, was wir genau über Michael Wendler... Ja, das Thema war Extremfans und ich hatte einiges schon erzählt, warum ich Michael mag, mit den Events, die wir besuchen. Und du reist auch ganz viel ihm nach und genau, genau. Und er ist dein, ich sag's mal mit Augenzwinkern, dein Gott. Genau, ja. Ja. Ist das immer noch? Ist immer noch. Ah ja, ich dachte, es hätte sich jetzt etwas getan. Nein. du hattest mich am Ende der letzten Sendung gefragt, was mein größter Wunsch ist. Ja. Ich sagte, ich möchte mal mit ihm auf der Bühne sein. Ja. Du hast dazu aufgerufen und dafür möchte ich dir Danke sagen, es hat geklappt. Er hat das davon mitbekommen und hat mich an seinem Geburtstag in der Diskothek auf die Bühne geholt. Ach, das ist ja lustig. Ich höre gerade, wir haben auch ein Foto vorliegen. Du und Michael Wendler. Also ich bin... Ach, da sehe ich dich. Genau. Das ist ja doll. Du standst mit ihm auf der Bühne. Was habt ihr gemacht auf der Bühne? Ein Lied gesungen. Er mehr gesungen wie ich, aber mir ging es mehr darum, nicht zu singen, sondern mit ihm auf der Bühne zu stehen. Du lieber Gott, ich wäre vor Aufregung gestorben, dann auf der Bühne zu stehen. Wie viele Leute haben da zugeguckt? Die Diskothek war voll, ich schätze 800 oder 1000 Leute, ich weiß nicht, wie viele da genau reinpassen. Hat er dich damit überrascht? Ja, ich stand in der ersten Reihe und er hat mir auf einmal die Hand gereicht, hat mich hochgezogen auf die Bühne und es kam total überraschend. Und hat er dann gesagt, dass du das hier dir gewünscht nein, hast? Nein, einfach so. Dann hat er gesungen und das Schöne war ja, weil es an seine Geburtstagsparty war. Ja. Das war noch das ganz Tolle an der Sache. Aber es initiiert ist es hier durch unser Gespräch. Genau, hast du hinterher dann erfahren? Ja, genau. Nee, das hat er hinterher erfahren und du sagtest ja, wenn das mal geschieht soll, ich oder er anrufen, wenn er es gehört hat. Ich verstehe. Und jetzt war Sommerpause, das war jetzt. Und deswegen rufe ich erst jetzt an. Und wie lange standst du auf der Bühne? Oh, 5-6 Minuten, schätze ich mal. Das ist verdammt lange, wenn man 5-6 Minuten auf der Bühne steht und eigentlich nicht so richtig weiß, was man da tun soll. Ach, ich habe mitgetanzt. Was hat er denn für ein Lied gesungen? Was wäre, wenn? Ich kenne nur dieses DJ-Lied von ihm. Die anderen Sachen. Ich habe den übrigens heute fast nackt gesehen, stell dir vor. Ja, in der Bildzeitung. In der Bildzeitung, ja, im Bild online habe ich es gesehen. Ich weiß. Das Bild und auf RTL. Was war denn da los? Wieso lässt er sich fast nackt fotografieren? Ach, das ist ein altes Foto schon und es ging ja darum, dass jetzt Geschichten rauskamen, dass er angeblich seiner Frau fremd geht, was ich absolut nicht glaube oder überzeugt bin, dass er das nicht macht. Natürlich nicht. Kann er sich nicht erlauben. Und stand Sachen heute in der Zeitung, er würde ins Bordell gehen, hätte noch im Bordell Autogrammkarten verteilt, damit jeder weiß, wer er ist. Das ist ja voller Blödsinn. Aber wieso lässt man sich denn komplett nackt, er hat nur vor seinem bestes Stück die Hand gehalten. Warum lässt man sich so als Star fotografieren? Das ist ein altes Foto von ihm. Da hat er ganz weniges von dazu. Das ist jetzt nicht so, dass man viele Fotos davon hat. Aber die Presse, solche Fotos hat, die benutzt die dann gerne auch. Ich merke schon, du hast für alles Verständnis und du verzeihst ihm alles. Ja. Was würdest du ihm nicht verzeihen? Ja, da musst du aber nachdenken. Da muss ich wirklich nachdenken. Eigentlich also alles, was ich an ihm kenne, liebe ich an ihm. Also ja. Ich kann nur positive Sachen sagen. Also ja, wollen wir hoffen, dass sich irgendwas Schlimmes mal passiert, dass, ja, dass du da, ja. Nach diesem Auftritt gab es dann am Ende der Veranstaltung nochmal ein Gespräch zwischen dir und ihm? Ja, genau. Und weil es ja sein Geburtstag war, ich habe ihn auch schon auf der Bühne umarmt und beglückwünscht und danach haben wir noch ein Geschenk für ihn gehabt und ja. hab ich mich nochmal bei ihm bedankt. Mann. Also wenn das wirklich so ist, dass es durch unsere Sendung entstanden ist, freue ich mich natürlich sehr für dich. Ja, also es war und ganz toll. Also ich habe damit gehofft, dass es irgendwann passiert, aber in dem Moment habe ich gar nicht mit gerechnet. Also du musst da einen Schweißausbruch gekriegt haben. Ja, natürlich. Mann. Man ist nervös, man hat feuchte Hände, man sagt was zusammen, aber man genießt es auch, man tanzt mit und man kennt ja auch dann sehr viele Leute, die dort sind und die meisten sind ja keine fremden Menschen, die dann da dort sind. Und wie schön, dass gleich ein Foto geschossen wurde. Aber das ist ja heute auch kein großes Problem. Sogar ein Video habe ich davon. Na, das ist dann für die Ewigkeit. Das Vanessa, schön, dass du uns angerufen hast und uns das Feedback gegeben hast. Ja, das wollte ich nur mal. Ich wollte nochmal Danke sagen, genau. Somit wissen wir, dass du ganz glücklich bist und dass alles gut funktioniert hat. Genau. Prima. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir und dir auch alles gut und bis bald. Danke, Vanessa. Tschüss, ciao. Der Michael Wendler hatte heimlich unsere Sendung gehört und die Vanessa glücklich gemacht. So muss es auch sein. Roy ist hier. Roy ist 22. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Roy? Ja. Ja. Heißt du wirklich Roy? Ja. Ein ungewöhnlicher Name für einen 22-Jährigen. Aber egal. Deswegen rufst du an. Wollen wir miteinander reden? Ja, schon. Dann sag mir doch mal so ein Stichwort, um was es geht. Ich werde meinen Vater vergewaltigt. Du wirst von deinem Vater vergewaltigt? Ich wurde. Du wurdest. Wie alt warst du da? Ich glaube, ich 9. Und wie lange? War das einmal oder ging das über eine längere Zeit? Ja, da war bis ich 13 war. Erzähl mal, wie das beim ersten Mal sich ergeben hat, wie das anfing. Na, ich war erst anfangs mit ihm baden. Weil er das so wollte und dann klingt halt. Und ja. Bitte? Dann war es halt aber mehr. Du bist mit 9 Jahren ja schon völlig klar und versteht die Welt schon in einem gewissen Umfang und Maß. Wie hast du das denn empfunden, dass dein Vater so etwas mit dir macht? Schlimm. Du musst doch auch Schmerzen gehabt haben dabei. Ja, es war ein Stiefvater. Bitte? Es war ein Stiefvater gewesen. Es war ein Stiefvater. Aber dennoch musst du ja Schmerzen gehabt haben auch dabei. Ja, schon. Also er hat dich penetriert. Er hat seinen Penis in deinen After eingeführt. Ja. Vier Jahre, von 9 bis 13. Hast du mal deiner Mutter versucht, irgendetwas zu sagen oder zu zeigen, zu signalisieren? Weiß nicht. Ich glaube, meine Mutter hat es gewusst. Warum glaubst du das? Weil sie es einmal gesehen hat. Bitte? Weil sie es einmal gesehen hat. Sie hat es einmal gesehen sogar? Und wie hat die reagiert, als sie das gesehen hat? Sie hat gar nicht gemacht, sie hat ja auch Angst von ihm. Ist sie von ihm? Ja. Er hat sie und mich auch geschlagen. Wem hast du denn davon schon erzählt bisher? Noch niemanden. Du sprichst jetzt zum ersten Mal darüber. Ja. Warum hast du mich angerufen? Warum möchtest du darüber sprechen? Weil ich es schlimm finde. Das ist auch schlimm. Schämst du dich deshalb auch? Ja, etwas schon. Wie kam das denn, dass er dann, als du 13 warst, von dir abgelassen hat? Also meine Eltern haben sich dann getrennt. Also mein Stiefvater und meine Mutter. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich will nicht mehr. Also durch die Trennung wurdest du dann quasi auch erlöst von dem Martyrium? Ja. Als die sich dann getrennt hatten, deine Eltern, also der Stiefvater und deine Mutter, hat deine Mutter dann nochmal irgendwas zu dir gesagt über dieses, was da vorgefallen ist? Nein, also ich nicht zu ihr. Also sie hat nichts mehr gesagt? Nein. Und du hast auch nichts mehr gesagt? Nein, aber ich weiß, sie weiß es. Du bist 22 Jahre jetzt alt. Was glaubst du, wie sehr das Schlimme, was da passiert ist, wie sehr das deine Sexualität beeinflusst hat und verändert hat oder zerstört hat vielleicht sogar? Ich habe nur einmal mit einem Mädchen geschlafen und dann hat mal ein Mädchen mal halt mit mir schlafen wollen und ich habe dann einfach gesagt, ich will nicht mehr, weil sie mich an Po gefasst hat. Verstehe. Ich weiß auch nicht, was soll ich denn tun? Das ist alles so schrecklich. Das erfolgt mich halt jedes Jahr. Wenn du an diesen Mann denkst, was empfindest du? Was empfindest du dann? Willst du es ehrlich wissen? Ja klar, wir reden ja ganz offen jetzt gerade. Tod. Du wünschst ihm den Tod? Hat er dir eigentlich gedroht, wenn du irgendetwas sagst, dass dann irgendetwas Schlimmes passiert? Ich kann nichts machen. Er hat mich ja angefasst. Nein, ich meine damals. Hat er dir gedroht, für den Fall, dass du den Mund aufmachst, dass er dann was Schlimmes tut? Er hat mal gesagt, wenn ich was sage, dann bringt er mich um. Wie oft denkst du an das, was damals passiert ist? Jeden Tag. Was machst du so? Bist du berufstätig? Ja, ich habe studiert und was hast du studiert? Umwelttechnik. Technik? Bautechnik? Umwelttechnik. Umwelttechnik. Aber ich kann es nicht mehr machen. Ich bin halt. Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin halt total in der Spur, halt, seitdem das halt gewesen ist. Und es kommt jetzt immer wieder. Und dann bekomme ich halt immer so depressive Phasen, wo ich halt gar nicht mehr weiß, was ich halt machen soll. Verstehe. Das heißt, du hast jetzt. Hast du das Studium abgeschlossen? Schon? Ja. Das ging aber schnell damit, 22. Das heißt, du hast dein Studium abgeschlossen, aber du kannst gar nicht so arbeiten, weil du dann immer in so depressive Phasen kommst und diese Erinnerungen dich lähmen. Kann man das so sagen? Ja, schon. ging ja bloß 3 Jahre das Studium. Also. Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich bin da verzweifelt. Ich will dir erstmal ein Kompliment aussprechen, Roy, dass du heute sprichst. Ich kann mir vorstellen, ich kann mich ja nicht wirklich hineinversetzen, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, aber dass es ausgesprochen schwer ist, zum ersten Mal einem anderen Menschen das zu erzählen. Das ist sehr toll, dass du das gemacht hast und das gerade tust. Ja, aber es ist halt schlimm, weißt du, das Problem ist halt, es kommt jeden Tag halt hoch. Mhm. Und jeden Tag muss ich ja dran denken, wie er. Du weißt schon. Mhm. Deswegen finde ich, dass das, was jetzt hier gerade passiert, ist der erste Schritt für ein hoffentlich besseres Leben für dich demnächst. Ja, für was für Leben? Weißt du, was der mir angetan hat? Mhm. Ich ahne das, Roy. Es gibt kein Leben mehr für mich. Ja, das glaube ich schon. Ich rate dir ganz, ganz dringend, und deshalb meine ich, dass das heute der erste Schritt ist. Ich rate dir ganz dringend, und wir sind ja gleich auch noch gerne behilflich dabei, dass du dir jetzt nach unserem Gespräch professionelle Hilfe bei einem Psychotherapeuten suchst. Ja, bei wem denn? Das werden wir dir gleich alles erklären. Es gibt so viele Therapeuten, die darauf spezialisiert sind, die sich mit sexuellem Missbrauch bestens auskennen. Und ich habe hier schon mit so vielen Menschen gesprochen, die sexuellen Missbrauch erlitten haben. Und viele haben es in der Tat geschafft, nach einer eingehenden guten Therapie wieder ein relativ gutes und normales Leben zu führen. Auch ins Leben zurückzufinden. Da möchte ich dir Mut machen, das schaffst du auch. Du hast heute den ersten großen Schritt gemacht, das ist ganz toll. So, wenn du einen Therapeuten gefunden hast, mit dem du gut sprechen kannst. Man muss natürlich mit der Person auch gut auskommen, sonst funktioniert das nicht. Dann solltest du in dieser Therapie auch mal überlegen, ob du diesen Mann, der dir das angetan hat, ob du den nicht anzeigst. Das ist noch nicht verjährt. Das geht und das ist noch nicht verjährt, ja. Aber ich will dich damit jetzt gar nicht überfrachten. Wichtig bist du jetzt erstmal, dass es dir besser geht, dass du stabil wirst. Und dann kannst du gemeinsam mit deinem Therapeuten irgendwann, vielleicht in einem Jahr, überlegen, ob du diesen weiteren Schritt auch machst und den vor Gericht ziehst. Aber wie gesagt, es geht jetzt erstmal um dich. Mhm. Das geht jetzt, wird jetzt gleich so sein, dass meine Psychologin, die auch sehr versiert ist in diesem Thema, dich nochmal anruft und dir einfach nur erklärt, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst und wohin du dich wenden kannst und überhaupt so die formalen Sachen. Ja, okay. Könntest du dir das denn vorstellen, dass du dann auch zu einem, das ist ja wie ein Arzt, dass du zu einem Therapeuten gehst und auch dann mal so erzählst, wie das ja, ich weiß nicht, ob ich ihm das alles sagen kann. Bitte? Ich weiß nicht, ob ich ihm das alles sagen kann. Mhm. Du brauchst da auch keine Scham haben. Das ist für diese Leute deren Alltag, das ist deren Job, sich damit zu beschäftigen. Ich weiß auch, dass es zum Beispiel auch Raureif gibt, die sowas machen. Das ist eine Selbsthilfeorganisation. Werden wir dir alles gleich mal an die Hand geben und dir erklären und dann kannst du entscheiden, wie du vorgehst. Vielleicht kannst du auch erstmal zu einer solchen Organisation gehen. Da bist du auch mit Leuten vertraut, die sich mit dem Thema gut auskennen. Okay. Lieber Roy, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen. Oh, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Nacht macht den Dannhäuser und ich möchte euch noch schnell unser Thema nächste Woche Mittwoch sagen. Nächste Woche Mittwoch fangen wir wieder mit den Themen Tagen in der Woche an. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, ein sehr ernstes Thema, mein Kind stirbt. Und ich möchte sehr gerne mit Müttern oder Vätern sprechen, deren Kind so schwer erkrankt ist, dass es keine Rettung mehr gibt. Und gerne auch mit Eltern, die ihr Kind bereits verloren haben. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und ein sehr schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.